John Miller steigt in der Plantage aus dem Auto. Listen. Hören Sie das? Meint er, can you hear that? Das ist der Sound des Geldes. That's the sound of money. Bienen und Bäume. Bees and trees. Schön. Nice. Ein imposantes, wie irritierendes Bild. Der Großimker steht inmitten von Millionen von blühenden Mandelbäumen, die bestäubt und befruchtet werden von Bienen. Hierher werden Millionen von Bienenvölker gebracht, um dann anschließend mit riesigen Trucks, eine Art von hierzulande noch unbekanntem Tiertransport, zu tausende von Kilometern entfernten Apfelplantagen durch die USA transportiert zu werden. Da ist dann der nächste Bienenjob. Ob aber Großindustrie wie hier oder beim alten Bergimker in den Schweizer Alpen, die Biene ist weltweit bedroht. In Deutschland ist sie offiziell drittwichtigstes Wirtschaftstier. Man kann sich vorstellen, dass auch unsere Nahrung durch das Bienensterben betroffen sein wird. Markus Imhof begibt sich auf die Reise um den Globus, um den Ursachen der Colony Collapse Disorder nachzuspüren. Sein Film More Than Honey entfaltet so ein multidimensionales Bild über das Bienensterben. Ein Bild, wie Imhof meint, auch über die Welternährung, die Ökonomie, die Globalisierung und natürlich durch die Welternährung diese ganze Agrochemie, die in einer sehr totalitären Art mit der Landschaft und damit auch den Tieren umgeht. Visuell bietet More Than Honey the State of the Art der Tierdokumentation. Man sieht die Biene in Nahaufnahmen in ihrem Stock, wie sie ihre Fühler putzt oder ihre Zunge in den Honig steckt. Makroaufnahmen, die mit Kameras entstanden sind, die für Operationen beim Menschen genutzt werden. Um den Flug einer Biene in Nahaufnahme zu zeigen, setzte Imhof außerdem Mini-Helikopter ein, bestückt mit einer kleinen Kamera. Die Hauptdarsteller in More Than Honey sind also keine digitalen, sondern echte Bienen, was für die Dreharbeiten viel, viel Geduld erforderte, meint Imhof. Aber wir saßen schon oft auf Nadeln, ja. Doch die spektakulären Aufnahmen der Biene haben keinen Eigenzweck in More Than Honey. Sie sind sozusagen der Kontrapunkt zu diesen anderen Bildern, die die verstörende Welt unserer Nahrungsmittelproduktion und ihrer Konsequenzen vorführen. Wenn wir beispielsweise die chinesischen Landarbeiter sehen, die auf Bäume klettern und so Biene spielen, weil es in einigen Regionen Chinas keine Bienen mehr gibt und der Mensch nun von Hand bestäuben muss. Ein Blick auch in unsere Zukunft. Markus Imhof erweckt in More Than Honey keineswegs den Eindruck, als könne man die Probleme einfach lösen, indem man die berüchtigte Varroamilbe bekämpft. Das ist eine ganze Palette von Themen. Themen oder Problemen, als da wären der Einsatz von Pestiziden, Bienenkrankheiten, die falsche oder zu starke Vergabe von Medikamenten. Denn in ganz Europa, Nordamerika und China kann heute keine Honigbiene mehr ohne Medikamente überleben. Hinzu kommt der Stress, den die Bienenvölker ausgesetzt sind, der Verlust von natürlichem Lebensraum sowie Inzucht. Und zwar nicht nur in der Großindustrie, sondern auch beim Kleinen Imker.